Madeleine, du bist das reizendste Gewiss... Nein, dieser Superlativ muss hier weg. Ich liebe dich, Madeleine, du bist ein reizendes Gewissen, bist der hübscheste Terminkalender, den ich je gehabt. Ich liebe dich, Madeleine, du bist ein Zwinger, hinter dessen Gittern jagdlustig meine Wünsche bellen. Jean, mit wem redest du da eigentlich? Ich dichte, Madeleine. Aber Jean, wir haben doch ausgemacht, dass du 4 Wochen lang etwas Vernünftiges tust. Was ist mit der Werbung für Blümepol? Nur eine halbe Seite über die Geschichte der Gartenmöbel. Eine halbe Seite und 400 Fr. Ich je gehabt. Madeleine, es ist ein Gedicht an dich. Und das macht es nicht besser. Wir müssen uns an Realitäten halten, an die nackte Wahrheit. Na eben. Gibt es eine nacktere Wahrheit als die Liebe? Oh, lass doch deine ewigen Zweideutigkeiten. Jetzt sind wir über ein Jahr verlobt und du hast fast nichts getan, damit wir so heiraten können, wie es sich gehört. Ich habe gar nicht gewusst, dass man auch ungehörig heiraten Ich will kann. Gar nicht davon reden, dass ich diese Wohnung hier finanziert habe. Unsere spätere gemeinsame Wohnung. Obwohl ich nur mein Sekretärinnengehalt habe. Auch den Boiler, auch den Kühlschrank. Aber jetzt zahle ich auch noch die Lebensversicherung für dich. Leider. Wieso leider? Die Unsicherheit ist das Einzige, was uns lebendig hält. Dummes Zeug. Oh, bitte schreib doch diese Seite für Blümepol. Heutzutage sind alle besseren Schriftsteller in der Garten. Ich werde die berühmte Gartenparty schildern, welche Kleopatra für Voltaire gegeben hat. Sie markiert den Eintritt des Klappstuhls in die Weltgeschichte. Ach, so geht es doch nicht weiter, Jean. Ein Clown bist du, ein Kind. Ich werde etwas verkaufen und dann heiraten wir. Was willst du denn verkaufen? Grand Rosière. Was? Ja, Grand Rosière, mein Landhaus. Oh, Madeleine, bitte werde du nicht verrückt, das kannst du ruhig mir überlassen. Bin nicht verrückt. Ach, weißt du, ich rieche es, wenn jemand ein Landhaus besitzt. Wie ein Hund es riecht, ob jemand zu Mittag Bratwürste gegessen hat oder Rührei mit Erbsen. Dann hast du eben Schnupfen. Aber ich habe Grand Rosière ja auch erst seit gestern. Großpapa wollte es mir noch bei Lebzeiten vermachen, damit ich nachher keine Schwierigkeiten habe. Es wundert nämlich lauter merkwürdige Leute und dazu noch umsonst. Also Verwandte, nur Verwandte und Schwalben wohnen umsonst. Nein, Germaine ist eine Jugendfreundin von Großpapa. Sie blieb einfach in dem Haus. Ein alter Fischer hat sich auch eingenistet. Ich glaube, es ist nicht ganz richtig im Kopf. Und noch irgendwelche seltsamen Gestalten. Aber kennst du Grand Rosière? Als Kind war ich einmal dort. Ich weiß noch genau, die Zimmer mit dem Blick auf den Wald. Und der Biedermeier-Salon, der Schrank darin ist allein schon ein Vermögen wert. Und dazu ein Riesengarten mit Rosen, Springbrunnen. Ein Traum, ein Paradies. Und wo liegt es? Leider sehr weit weg. Über eine Stunde mit der Bahn. Na, wunderbar. Dann 3/4 Stunde mit dem Omnibus und dann noch 20 Minuten mit dem Fuhrwerk oder zu Fuß. Noch wunderbarer. So, und warum? Am wunderbarsten aber bist du selbst. Da hast du seit gestern ein Landhaus mit Biedermeierschrank und Rosen, ein Landhaus, das die unbezahlbare Eigenschaft besitzt, nur mit einer Kombination von dreierlei Verkehrsmitteln in über 2-stündiger Fahrt erreichbar zu sein und du willst es verkaufen. Was soll ich denn sonst damit tun? Mit mir hineinziehen. Und meine Arbeit. Und deine Arbeit. Unsere Existenz. Vorstellungen hast du. Oh ja. Beruhigend. Wieder so Wahl von Hühnereiern, geschlängelt wie Waldwege und langsam wie der Mond über den Bäumen. Du, wir werden uns Ahornflügel an die Nase kleben und Wespen aufs Butterbrot streichen. Sag mal, wenn du das ein bisschen änderst, gibt es einen ganz originellen Werbetext für Blümepol. Sie stellen noch Picknickausrüstungen her. Du bist ein einzigartiges Wesen. Deine Vernunft schläft nie oder höchstens mit offenen Augen wie ein Hase. Sie muss ja auch für 2 wach bleiben. Du, Jean, fahren wir morgen nach Grand Rosière? Ja. Zeig mir dein Landhaus. Wenn Besuch kommt. Zu meiner Zeit regte man sich nicht. Ach, zu meiner Zeit war alles besser. Ach, guten Tag, mein Herr. Guten Tag, meine Damen. Ich komme anscheinend ungelegen. Sie erwarten Besuch. Leider bin ich nicht Babette. Suzanne, wir erwarten niemanden, mein Herr. Sie müssen wissen, wir hatten eine Kuh. Die Not hat sie aufgezehrt, wie manches andere auf der Welt. Ich verstehe, das ist traurig. Aber Germaine, wir haben Babette doch aufgezehrt, wir selbst. Das ist unter Umständen noch trauriger. Aber in dieser Glocke, die sie trug, lebt sie fort, unsere Babette. Und Sie, mein Herr, wer sind Sie? Mein Name ist Jean Pimpernel. Suzette, du solltest nicht lachen. Ich habe ja gar nicht gelacht. Aber du wärst dazu imstande gewesen. Fräulein Suzette, mein Name erinnert an Sommersalat, nicht wahr? Und an Hustenrezepte. Ja, Gott sei Dank, jetzt ist es heraus. Ein verschlucktes Lachen ist so bedauernswert wie eine verwelkte Knospe. Und was führt Sie zu uns, Herr Pimpernel? Sagen Sie bitte Jean zu mir, ich bin mit Madeleine verlobt. Mit Madeleine? Ja, ich bin der Schwiegerenkel. Der Schwiegerenkel von Herrn Bernard Dupré. Von Bernard? Mein Gott, von Bernard. Jetzt habe ich nur noch seine Briefe. Damals saßen wir zwei immer oben in der Linde. Er war 14 und ich 12. Kommen Sie herein, Jean. Wir wohnen im Salon. Donnerwetter. Mach die Tür zu, Suzette. Sie haben einen Baum im Haus. Einen richtigen Baum. Mitten im Salon. Ja, ja. So was. Die Wurzeln im Fußboden. Und oben wächst er doch wahrhaftig durch die Decke. Tja, davon war er einfach nicht abzubringen. Bei einem solchen Anblick, da hört man sofort auf, das menschliche Dasein ernst zu nehmen. Sicherheit? Besitz? Ein Baum wächst durchs Zimmer und schon ist der Mensch hinweggelächelt. So ist es. Bitte? Ich heiße Bulle, mein Herr. Germain nennt nie meinen Namen, sie mag ihn. Ach was, ich habe mich schon längst an diesen absurden Namen gewöhnt. Bulle, das ist Jean Pimpernel. Er ist mit der Enkelin von Bernard verlobt. Also Jean, unser Bulli, ist ein guter Mensch, obwohl er mich einmal durchaus heiraten wollte. Aber ich halte nichts von Ehemännern. Sie sind faul und leichtsinnig. Frauen reden, Fische schweigen. Man muss ihn gewöhnt sein. Er wird jetzt 80. Und ich weiß nie, ob er eine Weisheit sagt oder eine Dummheit. Ich angle. Glück muss man haben. Großvater ist ein wunderbarer Angler. Seine Fischsuppe. Großvater? Mhm. Ach so. Wieder eine Überraschung. Erst eine Glocke, die Babette heißt, dann ein Salon, durch den eine Kastanie wächst. Eine Kastanie? Das ist ein Nussbaum, lieber Freund. Vor 60 Jahren haben Bernard und ich die Nuss in einen Topf gepflanzt. Aber was will man machen? So ein Baum sprengt alles. Den Topf, den Fußboden und so weiter. Was nicht wird, das ist nicht. Wieder so eine verrückte Weisheit. Aber wir alle hier sind verrückt. Und Thomas sowieso. Thomas? Wer ist Thomas? Der von Suzette. Ach, wie du dich wieder ausdrückst, Bulle. Der Bräutigam von Suzette. Dort auf dem Sofa. Er schläft. Wo? Ich sehe nichts. In der Ecke, hinter den zwei großen Zweigen. Thomas? Lass ihn, Suzette. Wissen Sie, Jean, Thomas ist ein herzensguter Mensch, wenn er schläft. Suzette. Seine Seele ist so empfindsam wie das Rühr-mich-nicht-an. Und wenn ihm etwas zu nahe geht, schießt er oder er sticht. Thomas? Es ist Besuch da! Lass mich in Ruhe! Lieber Jean, wo haben Sie denn Ihre Madeleine gelassen? Draußen. Draußen? So holen Sie sie doch rein. Wie sieht sie aus? Wie spricht sie? Hat sie eine Stimme wie eine Blume? Ich höre Blumen immer sprechen. Wer zu viel redet, dem fällt etwas daneben. Madeleine ist wahrscheinlich ein junges Mädchen wie du, Suzette. Oh nein, nein, Suzette ist eine Lichtung mit Maiglöckchen. Madeleine ist eine Jeanne d'Arc. Nur kämpft sie nicht gegen die Engländer, sondern gegen die Unvernunft. Und was tut sie draußen? Sie hat entdeckt, dass die Regenrinne herunterhängt und dass eine Maus auf diesem Weg in den Speicher gelaufen ist. So etwas kann sie nicht leiden an ihrem Haus. An ihrem Haus? Es ist doch Bernards Haus. Bernards Haus. Mein Haus! Großpapa hat es mir geschenkt und es war auch höchste Zeit. Was ist denn das hier? Ein Nussbaum. Geschenk von Ihrem Großvater. 60 Jahre alt. Wir haben es immer in Ehren gehalten. Ist er nicht schön und groß? Ein Baum? Mitten im Salon? Möchtest du dich nicht erst bekannt machen, Madeleine? Es spricht sich dann doch viel besser miteinander. Komm, Jean. Ich weiß schon, dass du diese Verwahrlosung herrlich findest. Wo sind denn all die Möbel? Und was soll das Riesenloch da in der Wand? Und das Gras, das aus dem Fußboden wächst? Die Nachbarn. Die Feuchtigkeit. Ja. Und dann der Krieg. Was hat denn das mit meinem Haus zu tun? Ja, alles hat mit allem zu tun. Die Möbel sind fort, weil man durch das Loch einsteigen kann. Das Loch kommt von der Feuchtigkeit, die Feuchtigkeit, die kommt von den Teichen. Die Teiche sind wegen der Fische da. Und die Fische, da hatten wir Hunger. Und der Hunger, ja, das war der Krieg. So ist es. Ich heiße Bull. So ist es, als ob es ganz in Ordnung wäre. Was tun Sie eigentlich? Was Sie tun? Ich rauche. Ja, das riecht man abscheulich. Und was tun Sie noch? Ich fische. Das ist das Gleiche. Wer fischt, der raucht. Und was tut Germaine? Germaine, die wartet auf was. Liebes Kind, ich melke die Ziegen und meine Erinnerungen. Und dieses Mädchen hier? Ja, unsere Suzette. Die geht spazieren. Ja, so ist es. Lach nicht, du! Ich sage dir, lach nicht! Ich weiß schon. Wenn du meinst, ich weiß nicht, wohin du spazieren gehst und was du da tust. Wer ist denn das? Der Bräutigam. Das vierte Rad am Wagen. Was soll das heißen? Du sagst das vierte Rad, aber du meinst das fünfte Rad. Dann sagst du, ich gehe spazieren, aber du gehst zu Henri. Ja, ja, zu Henri. Aber nimm dich in Acht, ich krieg ihn noch, diesen Henri, diesen Hund! Das vierte Rad ist das beste Rad. Alle Räder schauen auf das vierte Rad. Sie hat Oberwasserbulle. Da kommt einer und nennt sie eine Lichtung mit Maiglöckchen. Und sowas hört sie. Aber ich hab's auch gehört, verflucht. Und noch einmal höre ich es nicht! So ist er eben. Zu gut. Viel zu gut. Das scheint mir auch. Und was tut dieser Thomas Bulle? Ja, was macht Thomas... Thomas Wildert. Aha. Und wovon lebt ihr eigentlich? Oh, wir haben ein Schwein und zwei Ziegen. Und Zwiebeln und Salat und Kartoffeln. Ja, unsere Kartoffeln. Mehlig, zart. Und dann die Hasen und ja, von Thomas. Und das Geld? Geld? Geld brauchen wir nicht. So, Sie brauchen es nicht. Sie werden es aber brauchen. Das ist lustig. Ich kann es nicht lustig finden, wenn man auf Kosten anderer lebt. Was für ein wunderbarer Garten war das. Und jetzt 4 Fischtümpel und eine Wildnis aus Unkraut. Warum schauen Sie mich alle so an? Ich komme hierher. Möbel weg. Wände kaputt. Im verfaulten Pferdestall Ziegen. Fenster ohne Scheiben. Die Dachrinne hängt herunter. Der Fußboden eine Wiese. Und dieser blödsinnige Baum da, der das ganze Dach abhebt, weinen könnte. Oh, Madeleine. Da ist sie nicht herrlich. Ein Erzengel der Zivilisation. Du hast es nötig, mich zu verspotten. Weswegen wollte ich den Grand Rosier verkaufen? Deinetwegen, nur deinetwegen. Verkaufen? Was? Unser Haus? Wollen Sie verkaufen? Ja. Madeleine will standesgemäß heiraten. Sie meint, wir brauchen dazu einen Cut, ein Bowlen-Service und ein Auto. Schäm dich, Jean. Glauben Sie etwa, Germaine, dass Jean und ich von der Miete leben können, die Sie nicht bezahlen? Ich muss das Haus verkaufen. Einen Sarg für den alten Bulle. Wenn der Fisch an Land geht, fällt er um. Und wir? Was wird aus uns? Ja, Sie werden eben mitverkauft, Sie sehen. Wieso? Ja, es könnte doch sein, Madeleine, dass hier jemand ein Hotel eröffnet und alle Bewohner übernimmt. Sag doch gleich ein Luxushotel, weil alles so komfortabel ist. Ausgezeichnet, Madeleine. Das ist die Idee. Man muss sie nur herumdrehen. Ein Anti-Luxushotel. Das erste Anti-Luxushotel der Welt. Bitte. Hör auf, Jean, mir ist wirklich nicht nach Spaß zumute. Aber mir ist es ausnahmsweise einmal ernst. Die Gesellschaft leidet an Wohlstandsallergien. Die Snobisten haben den Swimmingpool auf dem Dach und die Hollywood-Schaukel auf der Terrasse satt. Wenn Sie bei den Klängen einer mexikanischen Band Ihre Südsee-Spezialitäten konsumieren, dann träumen Sie vom Finkenschlag und von Weißfischen in der Pfanne. Weißfische, so ist es. Meisenrufe, Spechthämmern, Grillengesang, Froschquaken. Oh, wir haben alles. Aber das ist doch der pure Unfug. Warum soll das ein Unfug sein? Den Leuten etwas zu bieten, was sie nirgends in einer solchen Vollkommenheit finden wie hier in Grand Rosier. Wo in aller Welt gibt es einen richtigen Baum im Salon? Aber wir haben noch mehr. Zum Beispiel kein Telefon. Das ist es. Kein Telefon, kein Gas, keinen Strom. Dafür zerschlissene Stühle und einen echten Wilder. Strohsäcke zum Schlafen. Fledermaus zickzack, wenn es dämmert. Ja, und ein exquisit verstimmtes Klavier. Na ja doch, Madeleine. Ach, lass mich. Weißt du denn gar nichts, Bulle? Wer nicht Ja sagt, sagt nicht Nein. Aber ich sage Nein. Sind wir denn in einem Narrenhaus? Die paar Leute, die sich gerade etwas Primitives einbilden, suchen Fischerhütten oder... Aber kein verkommenes Landhaus mit Stechmücken drumherum. So sieht die Wirklichkeit aus. Und was wollen Sie denn überhaupt den Gästen vorsetzen? Ich sage Fischsuppe. Ja. Und was ich sage, weiß ich. Himbeeren. Himbeeren, die nach Mittagssonne schmecken. Und Pilze von der heißen Herdplatte. Kartoffeln mit Hausspeck und Zwiebeln. Gelbe Rüben und gestockte Ziegenmilch. Jetzt habe ich aber genug. Luxus oder Antiluxus macht euer herrliches Hotel allein. Setzt noch ein paar Lilien in den Fußboden und ein Krähennest in den Baum. Und aus Großpapas schönem Klavier könnt ihr ja eine Kartoffelkiste machen. Ich fahre nach Haus und suche einen Käufer. Lilien im Fußboden. Und ein Krähennest im Baum. Keine schlechte Idee. Oh nein, aber es gibt noch viele gute. Ich fühle sie kribbeln wie Ameisen. Arbeitest? Andere arbeiten auch. Ja, na, andere sind anders. Warum arbeitest du? Weil ich habe eine Idee. Aha. Alle haben jetzt Ideen. Mit dem Hotel, verstehst du? Germaine, Suzette, dieser Pimpanel. Verdammt nochmal, ich soll wohl keine haben. Ja, du hast sie, ja, du hast sie. Ja. Bist in den Wald gegangen, fällst eine Tanne. So ist es. Eine? Fünf? Und alle liegen über dem Weg. Wenn die zum Hotel wollen, die Leute, verstehst du? Dann müssen sie drüber. Und die Koffer, die müssen auch drüber. Das ist gut, oder? Hey, jeder tut das seine. Germaine, Säcke für Schilfgras, Jean sucht Wespennester. Wespennester? Ja, die Gäste wollen Wespen am Haus, sagte viele Wespen, besonders beim Frühstück. Und Suzette sammelt Spinnen. Weiß ich. Aber warum? Er fragt Germaine. Germaine hat es aufgeschrieben. Ich frage dich. Naja, no, das, also das ist ein Plan. Eines neben dem anderen. In jedes Zimmer dies und das. Zum Beispiel so und so viel Spinnennetze. Für so und so viel Netze, so und so viel Spinnen. Das stimmt. Ob das stimmt, ist mir gleich. Ich weiß, was Suzette tut beim Spinnensammeln. Aber ich erschlag ihn noch, du, das sag ich dir. Ach, Henri. Ach, Jean ist es. Was, Jean? Vielleicht sagt sie Henri, aber zum Teufel, dann meint sie Jean. Immer meint sie etwas anderes. Na, Frauen, Thomas, Männer sagen, Frauen meinen. Gestern hat sie gesagt, horch, Kiebitze. Ja, das ist nichts Schlimmes. Horch, Kiebitze. Wenn du es sagst. Aber Suzette, mit dem Mund sagt sie Kiebitze. Aber schau ihr nur mal in die Augen. Da sagt sie... Ich habe Kiebitze gehört im Wald zusammen mit Jean. Mit den Augen, verstehst du? Sag mir das nächste Mal, Suzette, sprich nicht von Kiebitzen. Ich habe es nicht gern, wenn du von Kiebitzen sprichst. Ach, dann sagt sie was anderes. Ich habe einen Hasen gesehen oder was weiß ich. Ja, einen Hasen. Immer sieht sie jetzt Hasen. Verrückt werde ich, kann ich dir sagen. Wer sein Ohr an die Muschel hält, hört ein ganzes Meer. Ich muss jetzt gehen. Bulle, Bulle, du weißt, ich habe das Gewehr dabei. Immer, verstehst du? Wenn sie wieder von Hasen spricht, Bulle, verflucht will ich sein, ich schieße. Siehst du die kleine Wolke dort drüben, die weiße Runde? Ja. Schieß. Hä? Los. Ich habe es gewusst. Du triffst. Bulle, entschuldige, ich... Na, du bist ein guter Mensch, Thomas. Ja, das bist du. Und Suzette? Hm? Sie vielleicht nicht? Oh ja. Also, Suzette, dass dir eines sagen. Zu meiner Zeit, als Bernard und ich noch in der Linde saßen, hätte sich ein junges Mädchen nicht so ausdrücken dürfen. Jeanne, ich bin heute so vergnügt und weiß gar nicht, warum. Jeanne, ich liebe dich. Dann tu mir den Gefallen und setze deine Spinnen in den Zimmern aus. 2 Tage schon stehen die Tierchen hier im Salon in den Büchsen herum. Wir müssen uns jetzt an Ordnung gewöhnen. Was werden die Gäste sonst denken? Suzette, herein! Störe ich? Ach was, Sie stören nie, Jean. Sie sind ein reizender Mensch. Ja, das finde ich auch. Wollen Sie ein Glas Ziegenmilch? Danke. Ich habe eben einen zu frühen Frühapfel gegessen. Niemand kann Frühäpfeln widerstehen. Wenn Gäste kommen, müssen wir aufpassen. Wenn? Sie werden kommen. Charmaine, ich habe meinen Text für den Werbeprospekt fertig. Hier. Aber zuerst lese ich meinen Text. Also wo ist denn mein Entwurf? Meine Brille, Suzette, schnell. Neben dir im Kartoffelkorb. Ach, schrecklich. Seit ich so ordentlich bin, finde ich nichts mehr. Da ist es. Also, ich lese jetzt. Aber bildet euch nicht ein, dass ich irgendetwas ändere. Ja, das werden wir hinterher sehen. Nun lesen Sie. An alle Städter, seid ihr den perfekten Haushalt leid. Verlangen eure Nerven nach den eintönigen Quaken der Frösche. Sehnen sich eure Zehen nach Sand und Gras. Wollt ihr endlich den Regen genießen? Dann kommt nach Grand Rosière, dem ersten Anti-Luxus-Hotel der Welt. Kommt und hört die Hähne krähen. Findet euch abends zu Speckkartoffeln mit sauren Gründlingen unter dem 2-stöckigen Baum im Salon ein. Horcht auf Schilfgrassäcken in die Stille, wenn die Petroleumlampe blagt und der Holzwurm tickt. Erlebt die Geduld, wenn die Brombeeren reifen. Herrlich, Germaine, es klingt wie ein Gedicht. Mhm. Und jetzt kommt die Prosa. Germaine, lesen Sie bitte noch einmal den letzten Satz. Ich schließe mit meinem Text an. Erlebt die Geduld, wenn die Brombeeren reifen. Das sagt Ihnen Germaine Carillon, die Leiterin von Grand Rosière. Germaine Carillon, deren Ausspruch »Nichts hat die Menschen mehr voneinander entfernt als das Telefon«, weltberühmt wurde. Wundervoll. Ich weiß gar nicht, wann ich das gesagt habe. Ich lese weiter. Grand Rosière, nur vom Weiler Trois-Tilieu aus, auf schlechtem Weg erreichbar, nimmt durch seine Lage in einer Waldmulde jede Möglichkeit der Ablenkung. Der Staatsforst verstellt jede Aussicht. Keine Spazierwege, kein Telefon, kein Radio, kein Fernsehen, kein fließendes Wasser. Grand Rosière ist neben den Gefängnissen die einzige Einrichtung, welche den Umgang des Menschen mit sich selbst kultiviert. Oh je, werden da die Leute nicht Angst kriegen? Aber das sollen sie. Wir brauchen reiche Leute. Reiche Leute brauchen eben eine Sensation. Hören Sie doch weiter. Erlebnis statt Komfort ist ein Grundsatz unseres Hauses. Wilderer Schüsse statt Jazzband. Moorwiese statt Minigolf. Stallgeruch statt Oleanderduft und jedes Zimmer mit eigener Kleintierwelt. Unsere Preise sind nicht niedrig, Klammer auf, bei Selbstbedienung 10% Zuschlag, Klammer zu. Aber wir garantieren Ihnen, in Grand Rosière, dem ersten Anti-Luxus-Hotel der Welt, spüren Sie sich wieder. Mit einem Wort, sind Sie. Großartig, Punkt für Punkt. Erlebnis statt Komfort. Das trifft ins Schwarze. Danke. Suzette! Guten Morgen, Jean. Oh, es ist so schön heute Morgen im Garten. Ich möchte am liebsten... Ja, was möchte ich denn? Ich möchte verdunsten. Einfach verdunsten in den Sonnenschein wie Tautropfen oder... Man merkt, dass Germaine noch nicht da ist. Wieso? Ich war heute schon sehr fleißig. Ich habe eine sehr gute Idee für unser Hotel gehabt. Ah, und? Unsere Gäste werden oben in den Bäumen lesen. In den Bäumen? Ja, wenn ich ein schönes Buch habe, klettere ich damit auf einen Baum. Das sind die herrlichsten Bücher, Jean. Ah, der Lesesalon in der Linde. Ich sehe schon Generaldirektoren, First Ladies und Ähnliches wie Frühäpfel von den Bäumen purzen. Wir werden Sprossen nageln und einen Sitz anbringen. Einen Doppelsitz. Aber nein, wer liest, will allein sein. Aber wer liebt, will nicht allein sein. Germaine hat mit ihrem Bernard auch in der Linde gesessen. Sie will keine Liebe in unserem Hotel. Sie sagt, die Leute sollen sich hier von ihrem Durcheinander erholen. Schade, schade. Ich würde so gern einmal zu zweit im Baum sitzen. Mit Madeleine? Wo denken Sie hin? Mit Suzette. Madeleine ist viel zu vernünftig für so etwas. Sie lieben sie sehr. Was heißt sehr? Ich weiß nicht. Vielleicht, wie ich Thomas liebe. Ich möchte ihn heiraten. Ist das alles? Nein, nicht alles. Ich möchte ihn immer ein bisschen ärgern. Na, dann lieben Sie ihn wirklich. Genauso geht es mir mit Madeleine. Welches Glück, Suzette, in engster Feindschaft miteinander zu leben. Nicht? Und mit mir möchten Sie in Freundschaft auf den Baum sitzen? In Freundschaft? Ja, also gut in Freundschaft. Ich glaube, wir sind sehr befreundet, Jean. Wir werden nebeneinander im Baum sitzen und im selben Buch lesen. Und über das gleiche lachen. Und über das gleiche traurig sein. Und uns vor lauter Gleichheit in die Arme fallen. Und dabei herunterfallen. Ach, Jean. Suzette. Was ist denn? Unsere Freundschaft hat einen Fehler. Ihr Ohrläppchen. Wenn ich es sehe, möchte ich es küssen. Jean, tun Sie es jetzt gleich, dann ist alles gut. Beide Ohrläppchen? Beide. Ich halte ganz still. Thomas! Waren wir gemeint? Ja, ja. Wenn du nicht besser ziehen kannst, dann lass es sein. Das wirst du noch sehen, was ich kann, verstehst du? Thomas, halt! Ich komme gleich! Leg sofort das Gewehr weg. Halt deinen Schnabel, du. Du schamlose Person, du. Wenn du meinst, aber ich schlafe nicht immer, du. Ich weiß Bescheid. Am helllichten Tage gibst du dich hin, du. Ach. Wie gern würde ich das tun. Das kannst du haben im Grab, verstehst du? Im Grab. Man soll nicht zu viel versprechen, Thomas. Sie sind ruhig, verstehen Sie sie, Pimpanelle. Ach, keine Sekunde kann man euch allein lassen, weil er Indianer spielt, wie die Kinder. Frag doch erst, was war, dann weißt du es vielleicht, jawohl. Ach, was, das will ich gar nicht wissen, euer dummes Zeug. Suzette. Hast du die Vogelscheuche schon frisch garniert? Nein, Germaine. Alles hast du im Sinn, nur nicht unser Hotel. Und Sie sollten sich auch schämen, Jean. Aber weswegen denn, Germaine? Das ist mir gleich. Und du, Thomas, von dir hätte ich sowas nicht gedacht. Germaine, sie hat es mit ihm, diese Person, diese... Hier hat niemand mit jemand etwas zu haben, wenn ich denke, zu meiner Zeit. Und außerdem, Thomas, musst du diese Knallerei für unsere Gäste aufsparen. Du stehst im Prospekt und du schießt nur für Grand Rosière. Teufel nochmal, ich will schlafen. Er hört, er schläft nicht. Was hämmerst du denn? Ich arbeite an dem Loch in der Wand. Das soll doch bleiben. Es muss größer werden. Germaine sagt, man muss vom Tisch aus die Vogelscheuche im Garten sehen. Ach, Germaine. Ja, wer das Ganze sieht, will nicht das halbe. Ein Gewitter kommt, es donnert schon. Bulle, was hättest du mir rechtzeitig sagen sollen? Ich habe gestern gesagt, die Fische schwimmen schief. Ach, schief, schief. Und heute habe ich gesagt, die Fische springen. Du bist verrückt. Ihr alle seid verrückt. Seit 14 Tagen kämpfe ich für unser nacktes Leben, für unser Daheim und so weiter. Und dann, oh, ihr seid mich nicht wert. Madeleine verdient ihr. Madeleine? Madeleine? Wir tun unser Bestes. Jawohl. Hast du mir Kaulquappen gebracht, Bulle? Ja. Das Waschwasser für die Gäste soll auf Wunsch angereichert werden. Der Eimer steht im Stall. Und du, Thomas, hast noch immer nicht das Gras hier am Fußboden geschnitten. Das wird ungepflegt. Was hast du überhaupt getan für das Hotel? Drei Händen habe ich geholt für die Eier. Wo? Bei dem, der unseren Schrank geholt hat. Gut. Jawohl. Und dann habe ich unseren Weg gesperrt, verstehst du? Was heißt gesperrt? Ja, 5 Tannen habe ich umgelegt, quer drüber. Da muss ich schon einer anstrengen, damit er durchkommt. Du lieber Himmel. Wieso denn? Also ich habe gedacht, dass... Du, was du willst, Thomas, schlaf oder schieße oder sonst was. Aber denke nicht. Jederzeit können Gäste kommen. Und dann? Dann können sie nicht. Sofort machst du den Weg frei. Oh, der Regen. Die Fische haben es gewusst. Deine Fische. Die haben leicht Lachen im Wasser, wenn es so schüttet. Schäm dich, du willst dich nur drücken. Wozu haben wir einen Wilderer in dieses Wetter hineingehört, Herr? Wenn ihn kann der Donner halt und des Wilderers Büchse knallt, das habe ich schon als Kind gelernt. Aber heutzutage... Guten Tag, da sind wir. Ein abscheuliches Wetter, guten Tag. Tag, Tag. Ach, so ein Gewitter tut gut. Es verhindert mit absoluter Sicherheit jeden Gedanken. Und wirft Bäume über den Weg. Bäume? Ja, schauen Sie mich doch an, wie ich aussehe vom Drübersteigen. Die Strümpfe kaputt, die Handschuhe voller Harz. Und hier blute ich sogar. Und dein Hut sitzt schief und dein Schuhband ist aufgegangen. Oh, meine zerzauste Grundwärmampe. Und du könntest doch was Netteres sagen. Thomas, mach sofort den Weg frei. Ich gehe ja schon, verdammt nochmal. Das hat mal davon mal eine Idee. Ne? Hoffentlich schafft er die Bäume wirklich weg. Schließlich ist es der einzige Weg zu unserem Hotel. Zu dem originellsten, modernsten Hotel der Welt. Dass du immer noch mit diesem Hirngespinst kommst. Ich habe dir doch gesagt, ich habe einen Käufer. Was? Einen Käufer? Einen Käufer? Sogar mehrere Interessenten. Interessenten? Oh, das sind Leute, die doch nicht kaufen. Satte Fische spielen mit dem Köder. Wohin soll das führen, mein liebes Kind? Sie haben unser Unternehmen gebilligt und ich halte mich an Ihre Zusage. Ich habe nie eine solche Zusage gegeben. Suzette! Suzette! Ja, was ist, Jermaine? Guten Tag. Guten Tag. Ah, Suzette. Suzette, was hat Madeleine über unseren Hotelplan gesagt vor 8 Tagen, als sie wegrannte? Sie sagte, Luxus oder Antiluxus, macht euer herrliches Hotel allein. Ich fahre nach Hause und suche einen Käufer. Na also. Ich habe einen Käufer gefunden. Und wir haben ein Hotel gemacht. Jermaine, dieses Hotel existiert doch nur in Ihrer Einbildung. Sie können ebenso gut sagen, dass die Vogelscheuche draußen ein Denkmal ist. Setzt euch. Wer sitzt, tut nichts Böses. Pfui! Ich werde ja ganz nass hier und dort schwimmt der ganze Boden. Es regnet. Was heißt es regnet? Es regnet in mein Haus. Überall tropft es. Das reinste Regentropfenprelü. Regentropfenprelü? Chopin komponierte es, weil ihn das schlechte Wetter so begeisterte. Hör zu. Wie es darin tropft und tropft und tropft. Hör auf! Ja, es regnet. Ja, es regnet in mein Haus hinein. Ja, es regnet, ja, es regnet in mein Haus hinein. Ja, es regnet, ja, es regnet, ja, es regnet. Gott sei Dank regnet es auch in euer Hotel hinein. Den Gast möchte ich sehen, der nicht sofort umkehrt. Denn da? Bulle, ich sage dir, irgendjemand... Bulle! Ja? Das sind die Interessenten! Machen Sie bitte die Tür auf! Ich komme sofort! Irgendjemand, das habe ich gesagt. Guten Tag! Tag, Tag, Tag! Sagen Sie mal, dieses Ding hier, ist das eine echte Kuhglocke? Ja? So ist es hier. Bitte? Etwas Echtes ist nicht falsch. Süß, dieses Ding. Kriege ich auch so eine Glocke, Gerald, für das Entree? Ich finde das ganz aktuell, ja? Was du wünschst, Carol. Ich kann es mir ja leisten. Guck, die Treppe. Alles country-like. Ja, aber komm jetzt, Liebling, ja? Und unsere Koffer, Gerald? Ach, der bringt sie schon. Meinst du? Ach, sagen Sie doch, lieber Mann, wir haben unser Gepäck zu einem Jägerburschen da draußen gegeben. Gehört er auch wirklich hierher, ja? Jägerburschen? Naja, er war da bei den Baumstämmen. Ein hübscher Kerl, was, Gerald? Das weiß ich nicht, Liebling. Der so da stand mit dem Gewehr, wie ein junger Gott. Jäger? Das wird Thomas sein. Bitte hier rein, Fräulein, in den Salon. Meine Frau, entschuldigen Sie, wenn ich das verbessere. Manche Fische gehen spät ins Netz, so ist es. Oh, Gerald. Sieh doch an, der natürliche Baum, wie im Prospekt. Und dieses raffinierte Bullenauge in der Wand. Bullauge, Liebling, Bullauge. Gott, wie romantisch. Und das Gras hier, sagen Sie, braucht das lange sowas, ja? Wer weiß, wann das Moos auf dem Karpfen wächst. Sind Sie der Portier? Ich heiße Bulle. Verzeihung, dass ich Sie habe warten lassen. Madeleine Dupré. Doré, nicht der Kunststoff Doré. Bankhausgebrüder Doré. Ich betone das. Sie waren so freundlich, sich selbst herauszubemühen. Grand Rosier ist doch etwas abgelegen. Genau, was wir suchen. Ein ruhiges Nestchen, nicht wahr, Gérald? Ja, Liebling. Am besten zeige ich Ihnen gleich das ganze Anwesen. Sehr liebenswürdig. Aber vielleicht doch zunächst das Zimmer. Das Zimmer? Ich verstehe nicht. Thomas, stell das Gepäck von den Herrschaften hierher. Ja, ja. Ja, also, wir möchten ein Doppelzimmer, womöglich nach Süden. Ach so. Ich dachte, Sie seien ein Interessent. Hier gibt es gar keine Zimmer. Guten Tag, meine Herrschaften. Guten Tag. Ja, wieso? Wir sind verheiratet. Hier sind die Pässe, Fräulein Dupré, wenn ich das so offen sagen darf. Ich stehe im 70. Aber ich kann mir den Altersunterschied leisten. Es tut mir leid, Herr Doré. Grand Rosier ist kein Hotel. Wie bitte? Grand Rosier kein Hotel? Das erste Anti-Luxus-Hotel der Welt, kein Hotel? Jetzt ist es genug, Madeleine. Zu meiner Zeit sind anständige Leute nicht vertragsbrüchig geworden. Und junge Mädchen schon gar nicht. Thomas! Thomas! Vertragsbrüchig, aber Germaine! Immerhin bin ich doch die Besitzerin dieses Hauses. Und ich die Leiterin dieses Hotels. Hotel! Leiterin! Na, hör doch, Gérald, das ist toll gemacht, ja? Sowas wird nirgends geboten. Und wie umständlich. Regle das einmal. Ich studiere inzwischen das Milieu. Ja, tu das, mein Kind. Wir sind die Koffer, Germaine. Danke. Sag, Suzette, sie soll sofort die Schilfgrassäcke im grünen Zimmer beziehen. Im grünen Zimmer? Jawohl. Sie sehen, Herr Doré, es klappt. Wenden Sie sich nur an mich. Mein Name ist Germaine Carillon. Also, Germaine, ich mache dieses Theater nicht mehr mit. Kann ich sie nicht zur Besinnung bringen? Schön, dann muss die Polizei mir helfen, von meinem Hausrecht Gebrauch zu machen. Gérald! Ja? Hör doch! Ja? Ein Klavier aus der Zeit. Ja, ja, ja. Sehr hübsch. Ja, also unter diesen Umständen, Frau Carillon, ich glaube, ich werde mich anderweitig umsehen. Wir brauchen absolute, ich betone das, absolute Ruhe und Zurückgezogenheit. Wenn ich das so offen sagen darf. Hörst ja gar nicht hin, Gérald. Doch, doch, aber lass doch das jetzt, Liebling. Und komm. Komm ja schon. Nein, diese antiquarischen Sachen. Gérald, hier bleiben wir. Das ist ganz originell aufgezogen. Ach, wie wohl mir das tut, Frau Doré. Wir haben alles so liebevoll vorbereitet. Wird der Wilderer aus dem Prospekt auch erscheinen? Aber ja, unser Thomas. Thomas? Aber Liebling, komm doch jetzt, wir müssen weiterfahren. Bitte? Was ist denn mit dir, Goldmännchen, Geldmännchen? Was machst du denn für ein Gesicht? Du hörst doch, es gibt dir Schwierigkeiten. Wieso? Nein, nein, für dich gibt es keine Schwierigkeiten. Aber Liebling... Ich bin jetzt nicht dein Liebling. Und das Kuschelkätzchen kannst du dir auch denken. Sei doch vernünftig. Endlich haben wir ein Asyl gefunden. Gérald, ich gehe nicht, ich will nicht, ich will nicht. Aber es ist doch kein Hotel. Es ist ein Privathaus. Na, dann kauf es doch. Warum nicht, Herr Doré? Ja, vielleicht. Ach ja, tu's. In einer Woche habe ich Namenstag. Wäre das was, ja, Geraldchen? Kaufen? Zum Namenstag? Na, mein Kind, ein lebenslanges Heim ist doch keine Johannisbeere, die man so im Vorbeigehen pflückt. Ach, wissen Sie, wir haben schon mehrere solche Landhäuser. Wie das manchmal so geht, wenn man keinen Ausweg mehr sieht, dann kauft man eben. Mann? Nur wer es sich leisten kann, Liebling, nicht wahr? Nur wer es sich leisten kann. Ja, Sie wären bereit, das Haus zu verkaufen, Fräulein Dupré. Allerdings, ich darf Ihnen vielleicht die nötigen Daten sagen. Landhaus Grand Rosier über Trois-Tilleux, 8 Zimmer mit Nebenräumen und kleinem Stall, 9 Hektar Grund, davon 4 Hektar Wald, 5 Fischteiche gut besetzt, Preis 40.000 Francs. 50.000. 50.000? Das Minimum zu Carols Namenstag, nicht wahr, wenn ich das so offen sagen darf. Ich schreibe gleich den Scheck heraus. Gérald, dafür kriegst du ein Küsschen. Danke. So. Ach, Herr Doré, Ihr knappes Geschäftsgebaren tut mir wohl. Oh, keine Ursache. Am vollen Bach dreht sich die Mühle schnell. Was haben Sie da gesagt? Wenn ein Apfel gefallen ist, hängt man ihn nicht wieder an den Baum. Diese Volksweisheiten. Gelungen, Geraldchen, wie? Ja, ganz wie du meinst, Liebling. Hier ist der Scheck, Fräulein Dupré. Danke. Darf ich Ihnen Ihren neuen Besitz zeigen, Herr Doré? Ich gehe voraus. Komm doch, Liebling, komm jetzt. Das überlebe ich nicht. Nein. Und wenn ich noch so alt werde, keiner von uns, wenn Bernard das wüsste, seine Germaine auf die Straße gejagt, sein Nussbaum in den Händen einer eiskalten Bank. Aber das schwöre ich, wir gehen nicht. Mit den Wurzeln müssen sie uns hier herausreißen, wie die Zecken, Bulle. Der liebe Gott wird es nicht zulassen. Niemand weiß es, Germaine. Das Meer ist groß und der Hering ist klein. So ist es. Sofa, Kirschbaum, leicht beschädigt, eine Petroleumlampe mit Seerosendekor. Ja, was schreibst du denn da? Das Inventar für Herrn Doré. Ach, halt dich doch nicht auf. Grand Rosier ist jetzt für uns erledigt. 50.000 Francs. Ach, ich bin glücklich. Nun kann unser Leben beginnen. Heute Abend fahren wir heim. Unser Leben hat doch längst begonnen. Für mich zum Beispiel, als ich dich zum ersten Mal sah. Richtiger, als ich die unvergessliche Freude hatte, dich zum ersten Mal zu ärgern. Jean! Im Übrigen fahre ich heute nicht. Wieso? Weil Grand Rosier für mich noch nicht erledigt ist. Willst du vielleicht Herrn Doré bewegen, das Anti-Luxus-Hotel weiterzuführen? Oh nein, für ihn wäre das keine Beziehung lohnend. Für mich war es ein Spaß und für die anderen eine Chance, im Haus zu bleiben. Und es noch völlig herunterzuwirtschaften. Gott sei Dank ist diese Chance vorbei. Ja, Gott sei Dank? Das ist ihre einzige Möglichkeit, glücklich weiter zu existieren. Glücklich? Du meinst, ohne zu arbeiten? Heiße ich Madeleine? Madeleine meint, diese seltsamen Bewohner in Grand Rosier seien nur glücklich, weil sie doch nicht arbeiten müssen. Jean aber meint, sie seien nur in Grand Rosier glücklich. Sie sind wie Farnkräuter, die eingehen, wenn man sie verpflanzt. Wie eingewohnte Katzen, die zum Fenster hineinklettern, wenn man sie zur Tür hinausjagt. Meinetwegen sind sie, was sie wollen. Aber von dir möchte ich jetzt wissen, was du hier in Grand Rosier noch tun willst. Ich will ihnen helfen. Germaine und Suzette und Bulle und... sehr einfach. Wildfremden Menschen willst du helfen und ich... Ich soll ihm alles allein tun. Ach, wie gut dir der Zaun steht. Du wirst schön wie Penthesilea. Unsinn. Und überhaupt gibt es da gar nichts zu helfen. Herr Doré, warte doch nur darauf, dass diese komischen Leute endlich ihre paar Habseligkeiten weggeschafft haben. Wie du weißt, beschäftigen sie sich schon ein paar Tage damit. Und es sieht nicht so aus, als ob sie bald damit fertig würden. Herr Doré wird ihnen schon Beine machen. Oder seine Frau. Wer weiß. Bisher scheint ja ein anwesender Wilderer ungleich vorteilhafter zu sein als ein Abwesender. Zum Kuckuck, was geht das alles mich an? Aber du gehst mich etwas an. Du gehörst zu mir und sollst mit mir kommen. Jean, besinn dich. Ich besinne mich fortgesetzt. Ich habe auch schon einen Plan. Aber er ist noch nicht ganz fertig. Darum muss ich bleiben. So, und ich muss wieder in die Stadt und ins Büro. Ich muss so nebenher 100 Sachen erledigen. Für wen denn? Für wen denn? Den Dampftopf, das Standesamt, die Knopfleisten, die Steuergeschichte, das Aktenschränkchen, ach was. Und du hast einen Plan für fremde Leute. Aber wenn du meinst, dass ich blind bin, dann täuschst du dich. Ich will dir sagen, wie dieser Plan heißt, der dich hier festhält. Na? Suzette! Lustig, Thomas. Wenn ich singe, bin ich noch lange nicht lustig, das weißt du doch. Nichts mehr weiß ich. Naja, ich arbeite, siehst du ja. Ja, das sehe ich. Den Bratspieß habe ich raus aus dem Kamin, verstehst du? Wie ich mit dem Hammer gerade dabei bin, kommt der Alte. So? Ja, dass du nicht weiterfragst, verdammt. Ich habe ja gefragt. Ach, gefragt? Was ist denn los mit dir? Mit mir? Nichts. Erzähl doch weiter. Kurz und gut, also scharf war er auf meinen Bratspieß. Hier, 75 Francs hat er mir gegeben, damit ich ihn im Kamin lasse. Kannst du haben. behalt das Geld. Behalt es, du kannst dir deiner Madame etwas davon kaufen. Was, wem? Der Doré, tu doch nicht so. Ach, du spinnst. Hm. Ach, völlig spinnst du, das sage ich dir. Einen ganzen Haufen spinnst du zusammen. Hast du ihr vielleicht keinen Hasen geschossen? Was, ich ihren Hasen? Ja, du. Und jetzt lügst du auch noch. Ach, verdammte verfluchte Katze war's. Ach. Ja, und das sage ich dir. Sie hat sie hoch bezahlt. Wir brauchen doch Geld, ich meine. Jetzt, wo das so ich ist. Ich kann mir schon denken, wie sie bezahlt hat. Vielleicht hat sie dir auch bezahlt, dass ihr du zueinander sagt, wenn jemand dabei ist. Wer hat da was gesagt? Das kann dir gleich sein, ganz gleich. Vom Wind, von den Wänden, von meinen Ameisen, die durch das Zimmer krabbeln. Wie viel hat sie dafür bezahlt? 2000 Francs. 2000 Francs. Jetzt weiß ich wenigstens, wie teuer deine Liebe ist. Aber da gehe ich lieber nach Trois-Terrieux auf den Markt und kaufe mir ein Mandelteigmännchen für 50 Cent. Hör auf, du, das sage ich dir. Es geht alles in Ehren. Die Ehren kann ich mir schon denken. Du, halt den Mund. Wie das ist, das weiß ich, verdammt. Naja, also, das war so. Plötzlich hat sie gesagt, ich bin ein Exemplar. Und das ist alles so romantisch hier. Sie kann nicht sie sagen, hat sie gesagt. Und ich kann auch nicht sie sagen, weil Wilderer... Na, verflucht, was sie gesagt hat. Also, ebenso was Ähnliches. So? Und warum redet ihr euch nur heimlich so an? Ach, nur weil... Naja, verstehst du, sie hat gesagt, der Alte kriegt sonst seine Zustände, hat sie gesagt. Hat sie gesagt, ja. Hat sie gesagt. Und ich sage dir, du bist ein Dachkater, ein Windiger. Was? Ach, pfui. Und ein Holzkopf bist du noch dazu. Ach, Süße. Och, wie man nur so dumm sein konnte. Da steckt doch dein schmutziges Geld ein, du. Ach, alles war so grün. Und jetzt sind die Läuse drauf. Suzette! Suzette! Hallo? Die Lampe brennt. Da muss doch jemand sein. Ist hier jemand? Hallo? Hallo? Ja? Ah, Herr Doré. Aber Sie sehen blass aus. Sie, das gefällt mir nicht. Finden Sie? Sehen Sie? Ja, ich muss Ihnen recht geben, wenn ich das so offen sagen darf. Das zieht aber hier. Naja, ein gewisser Kaltluftstrom ist für den Antiluxus obligat. Herr Pimpernel, ja. Bitte mal ganz unter uns. Doch ein komisches Hotel, dieses Grand Rosier, nicht wahr? Das will ich nicht sagen. Die zivilisatorische Tendenz der Urlaubsgäste ist rückläufig. Vielleicht hat man hier die Entwicklung etwas zu konsequent vorweggenommen. Doch, die blöffen doch. Da stimmt doch etwas nicht. Das hängt davon ab, wie man es ansieht. Sagen Sie, kann man diese toten Vögel nicht abschießen? Thomas wird nie auf ein Käuzchen schießen. Sie sind nach dem Volksglauben Geister von Wilderern. Ach, das ist doch blödsinnig. Ach, ist das grauenhaft. Ich halte das nicht mehr aus. Die Ameisen im Bett, der Ziegengestank, die ganze Nacht schnaken. Und auf der Seife, ich betone das, auf der Seife hockt die Maus. Sie sind krank, Herr Doré. Um Gottes Willen, setzen Sie sich. Dankeschön, ja. Danke. Ach. Sagen Sie mal, haben Sie auch Ameisen im Bett? Das ist grundsätzlich nur für Gäste. Gäste? Was soll das? Hier ist kein Hotel mehr. In meinem eigenen Haus setzt mir jemand Ameisen ins Bett. Tja, tja, tja. Sie gehen nicht, diese Leute, wie? Nein, sie sind immer wieder da, wie ein Hund immer verkauft. Ja, ja, ja. Tags, nachts, stundenlang. Das ist interessant. Und was wird dann getan? Wie sind die Begründungen? Sie meinen? Ja, ich würde gerne hören, wie die Ach, einzelnen das Begründungen... das doch nicht. Das ist doch alles dummes Zeug, wissen Sie. Vorwände, leere Vorwände. Diese Ihre Gnädige lässt ihre Ziegen hier stehen, damit sie herein kann zum Melken. Und dann geht sie einfach nicht weg, oder? Ja, genau, ja, genau. Und ja. Raschelt herum mit diesen Gesundheitskräutern, die überall hängen. Aber das hören Sie ja alles selbst. Herr Doré, mit 26 Jahren, ich wache nicht auf. Und wenn man schießt... Schießt? Bitte reden wir nicht davon, nein? Sagen Sie mal, der hat doch vorhin geschossen, nicht wahr? Er? Ach so, ja, ja. Ja, aber weiter, Sie rascheln mit den Kräutern herum, sagten Sie, und was offen dann? Gesagt, sie spioniert, schreibt dann Zettel. Aha. Naja, also, ich habe mal ein paar Bücher liegen lassen hier im Salon, Herr Pimpernel. Naja, Bettlektüre, wenn ich das so offen sagen darf. Und da finde ich morgens diesen Zettel. Bitte lesen Sie. Herr Doré, solange junge Mädchen das Recht haben, hier aus- und einzugehen, gehören solche Bücher unter Verschluss. Germaine Carillon. Und das mir, junger Freund, mir, vor dem die Börsen zittern. Börsen! Ich betone das. Aufschlussreich, Herr Doré, aufschlussreich. Und was tut Suzette im Haus? Ach, irgendwas mit Blumen, ja. Die trägt Topfpflanzen herum. Ausgewöhnen muss sie das Zeug. Ausgewöhnen. Haben Sie das schon mal gehört? Nein. Ach, ist alles verrückt. Ich bin ein nüchterner Mann. Und dieser Großvater, also dieser Großvater, der gefällt mir auch nicht. Der sitzt ja wie aus Holz an den Tümpeln und passt auf. Ja. Und Sie sind niemals energisch gegen diese Leute geworden. Ich meine, ein Mann wie Sie, der hunderte von Untergebenen hat, der könnte... Ach, das ist vorbei, junger Mann. Herzinsuffizienz. Wenn Sie wissen, was das ist. Oh Gott! Wasser! Bitte Wasser! Ja, Moment! Wasser. Warten Sie, meine Tabletten! Mein Freund, schnell, geben Sie mir Wasser zu! Danke schön! Ja, aber bitte! Danke, meine Tabletten! Wie kann ich Ihnen denn sonst noch helfen? Ah, danke sehr! Geht's wieder? Danke, es geht! Eine Schwäche ist schon vorüber, ja! Oder? Gehen Sie nach Trois-Tuyeux und holen Sie die Polizei! Um Himmels Willen! Lassen Sie Polizei aus dem Spiel! So, das Recht ist auf meiner Seite! Aber nicht die Macht! Was können die beiden Landgendarmen aus Trois-Tuyeux machen in einer Gegend, die für ihren Fremdenhass berüchtigt ist? Fremdenhass, sagen Sie? Na ja, Ausschreitungen gegen Touristen sind hier keine Seltenheit. Fremdarbeiter-Omnibusse verunglücken und so weiter. Ach. Ja, kennen Sie Mignoppi? Den Zement-Mignoppi? Eben den. Seine Villa drüben in Vouet wurde zweimal in Schutt und Asche gelegt. Und warum? Nur weil er auf einer Versammlung verkündete, er stünde hier vor einem Fuchsbau, aber er werde den Fortschritt hineinjagen. Wie einen Dachshund hineinjagen. Ja, und was hat er unternommen? Ja, aber was wollen Sie? Jeder Zweite hier ist im Widerstand. Wissen Sie, wie Thomas genannt wird? Nein. Der Schatten. Der Schatten? Ja. So hießen die Verfolger der Feme. Glauben Sie wirklich? Ja. Oh, ist unerträglich. Soll ich Ihre Frau herunterholen? Nein, nein! Ja, aber sie könnte Ihnen doch etwas zubereiten, etwas Stärkendes. Ach, die kann ja gar nicht kochen, sie kann überhaupt nichts. Herr Pimpernel, wenn ich das so offen sagen darf, sie ist dumm wie Bodenstroh und faul wie... Naja, ist egal. Aber ein Traum von Frau. Ach, so illegitim liegt sie neben mir. Die glatten Schultern, der Marmorbusen mit den roten Schnakenstichen darauf. Zum wahnsinnig werden. Da liegt sie, junger Mann. Ich begreife. Da liegt sie... Und denkt an einen anderen. Haben Sie das gehört? Der Schatten, es ist aus. Ihre Nerven, Herr Doré. Sie ist draußen bei ihm. Sie läuft ihm nach, jede Nacht. Er muss fort, hören Sie, er muss. Er geht aber nicht. Auch die anderen gehen nicht. Man wartet darauf, dass Sie die Nerven verlieren, polizeiliche Maßnahmen veranlassen und dann fängt es an. Es? Der Untergrund. Der Widerstand. Sie werden schikaniert, keine Handwerker, keine Medikamente, nasse Post, verschimmeltes Brot, verdorbene Konserven, verweste Ratten im Wasserreservoir, üble Nachtmusiken, Straßensperren, durchstochene Autoreifen. Ja, danke, das genügt. So ganz nüchtern betrachtet, gibt es hier einfach keine Alternative. Das heißt, Sie müssen fort. Sie und Ihre Frau. Ja, ich lieber heute als morgen, aber Carol, aussichtslos, die Insuffizienzen, lieber Herr. Und schauen Sie sich den Schaukelbursch mal an. Ach, ist ja völlig aussichtslos. Ja, aber... Er hat doch nichts übrig für Sie, nicht? Ich meine, er liebt doch Suzette. Ja, eben darum, junger Mann, eben darum. Rücken Sie mal näher, ja? Ich kann nur leise, verstehen Sie? Herr Pimpernel, mein Name Doré, der ist so gut wie Rothschild, verstehen Sie? Ich betone das. Ich gehöre zu den höchsten Steuerzahlern. Ich habe die wertvollste Bibelsammlung Europas. Ich besitze einen Zwergelefanten. Ich speise Berlgottstraße 4. Ich habe ein Vermögen, das rascher wächst als mein Bart. Und was hilft mir das alles, Herr Pimpernel? 0,0! Das liegt doch an Ihnen, Herr Doré. Ach, mein Wagen steht um weh. Ich habe keine Verbindung mit meinem Büro. Ich habe ein durchlöchertes Haus mit einer Gangsterbande darin. Ich habe Herzattacken. Ich habe eine Frau, die einem Wilderer nachsteigt. Mehr habe ich hier nicht. Tableau, Herr Pimpernel. Aber Sie haben die Möglichkeit, das alles loszuwerden. Und zwar mit einem Federstrich. Mit einem Federstrich? Naja, mit einigen, genauer gesagt. Mit einem kleinen Schachzug. Mit einer unauffälligen Eleganz, die nur der echte Reichtum ermöglicht. Wir werden uns noch darüber unterhalten. Jetzt bringe ich Sie mal auf Ihr Zimmer. Ja? Ich danke. Danke, Herr Pimpernel. Vorsicht. Danke, ja, es geht schon. Vielen Dank. Ja. Danke. Du hier bist, Suzette. Du bist ja auch hier. Ich warte auf Germaine. Ich auch. Nach dem Mittagsläuten, hat sie gesagt. Hm. Oh, bitte, Thomas, hör doch auf mit dem Hin- und Hergehen. Du bist doch keine Uhr. Was du wieder schwatzt, deine Uhr kann doch nicht gehen. Ich meine ja eine Standuhr. Ach. Eine Uhr steht und geht doch. Ach, ich bin dumm. Also dumm bist du nicht. Das lasse ich mir nicht sagen, verstehst du? Seitdem wir zerstritten sind, sieht es in meinem Kopf aus wie Vogelfutter. So durcheinander. Ich weiß gar nicht mehr, was ich will. Also bist du eben dumm, weil du dich mit mir zerstritten hast. Ja. Und immer so traurig, weil ich dich nicht mehr ärgern kann. Dann fang eben wieder damit an. Meinetwegen, verstehst du, kannst du ruhig wieder damit anfangen. Thomas? Ja? Es geht mir schon wieder besser. Wenn wir nur im Haus bleiben könnten, wir vier. Na gut, ihr seid da. Suzette kämm dich. Im Unglück muss man erst recht auf dich achten. Thomas, stell das Gewehr in die Ecke. Ja, wo bleibst du denn, Bulle? Bulle! Ah ja, reg dich nicht auf, Germaine. Schaum ist auch nur Wasser. Schnell, jeden Augenblick können wir gestört werden in unserem Haus. In unserem Haus? Ach, Germaine. Na, schäm dich, Kind. Ein Land, das besetzt ist, gehört noch lange nicht dem Feind. Wir kämpfen um unser Recht. Das meint auch der Anwalt. Welcher Anwalt? Dr. Thibault in Vouet. Aber Germaine, er ist über 80 und trinkt. Er ist eine Koryphäe. Wörtlich hat er mir gesagt, die Menschheit steht auf ihrer Seite, Frau Carillon. Außerdem trägt er Marschschuhe. Ein Kavalier alter Schule. Was gibt es da zu kichern, Bulle? Dr. Thibault. Nimmt einen Regenschirm mit zum Angeln. Du bist kindisch, Bulle. Und dabei rüttelt das Schicksal über uns wie der Adler über der Maus. Also ein Adler, Germaine, ich habe noch keinen gesehen, der rüttelt. Die Falken, verstehst du? Irgendein Vogel tut sowas. Auf den Namen kommt es nicht an. Na ja. Was ist denn mit euch? Wenn ihr Grand Rosier verraten wollt, dann lasst mich gefälligst allein hier sterben. Sterben, Germaine? Kurz und gut, so geht es nicht weiter. Grand Rosière ist nicht mit Winkelzügen zu retten. Wir müssen in die offene Feldschlacht treten. Wohin müssen wir treten? Was wird denn hier gespielt, Thomas? Hä? Was heißt denn gespielt? Wir sitzen hier und reden. Aber Thomas, Sie sind immer willkommen. Mein Safari, der geht okay, versteht sich. Aber schließlich ist mein Haus kein Wartesaal. Ihr Haus? Das ist unser Haus, vor Gott und allen rechten Menschen. Gott, ich rede nicht mit Ihnen, das habe ich nicht nötig. So, da könnten Sie aber ein paar richtige Fremdworte lernen. Ganz aus Versehen, Sie ungebildetes junges Ding. Im Übrigen rede ich mit Ihnen. Und ich sage Ihnen im Namen aller hier versammelten Hausbewohner, wir sind hier verwurzelt wie dieser Nussbaum. Und wir werden wieder bauen, keinen Schritt mehr aus unserem Salon weichen. Es sei denn, man lege die Axt an uns. So ist es. Ganz gewiss. Hat man Worte? Skandalös, so etwas. Da legt man das teure Geld auf den Tisch und hat Sibaritten im Haus. Parasiten. Unverschämtheit. Was glauben Sie eigentlich, wenn Sie vor sich haben? Für die Dorés sind Leute wie Sie nur eines, indisputabel. Und Sie, Thomas, Sie sagen gar nichts dazu? Sie sind doch sonst ein Kavalier. Was? Wenn ich ein Kavalier bin, verdammt noch eins, dann sind Sie eine Gans. Jawohl. Thomas, ich hole meinen Gatten. Das Weitere werden wir sehen. Es ist der Thibault mit einem Regenschirm zum Angeln. Bulle, wir sitzen hier nicht zum Vergnügen, sondern für Grand Rosière. Wie lange? Frage dich lieber, wie lange Grand Rosière für uns da war. Germaine, die werden die Polizei holen. Die zwei Hampelmänner von Trottier. Ich hab mein Gewehr, verstehst du? Aber nur mit Schrot schießen, Thomas, bitte. Ich danke euch. Ach, Ihr alle? Ja, mhm. Wir alle. Ich denke, Sie sind Madeleine entgegengegangen. Ich habe Sie verfehlt. Ist etwas passiert? Wieso? Ja, ihr seht so aus, als ob vor jedem von euch eine Kerze brennt. Jean, es ist jetzt nicht die Zeit zum Spaßen. Also doch etwas passiert. Wir haben die Karten offen auf den Tisch gelegt. Diese Nadelstiche aus dem Dunkeln mache ich nicht mehr mit. Grand Rosière hat etwas Besseres verdient, als dass wir uns einer schämen wie einer unrechten Geliebten. Zweifellos, schon. Grand Rosière hat Anspruch auf legitime Gefühle. Aber welchen Entschluss habt ihr nun gefasst? Das habe ich doch gerade gesagt. Wir haben das Visier abgenommen und kämpfen in aller Öffentlichkeit. Hier sitzen wir und verlassen den Salon nicht eher, als bis der Verkauf rückgängig gemacht wird. Ein Sitzstreik, aha. Ein Sitzstreik? Was ist das? Naja, Leute, die so lange sitzen bleiben, bis ein Minister sie empfängt oder die Polizei sie wegträgt. Ja, die sollen nur kommen von Droitigueux, diese verfluchten Käppis. Das Schießen, jawohl, das bringe ich denen schon noch bei. Und was sagen die Dorés zu diesem Entschluss, Germaine? Ach, diese Madame Pute hat uns vorhin mit einigen falschen Fremdworten beworfen. Zu meiner Zeit kam sowas weder zu Geld noch zu einem Mann. Sie kommen. Denken wir an Grand Rosière. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Frau Doré. Ach ja, Herr Pimpernel, Sie waren mir ganz entfallen, so dezent, wie Sie sind, Gérald. Was ist dein Liebling? Du wolltest etwas klarstellen, nicht wahr? Ach ja, ganz recht, natürlich. Gut, dass du mich erinnerst. Ja, Frau Carillon, meine Frau erzählt mir, dass Sie und die Ihren sich hier wieder häuslich niedergelassen haben. Ist das richtig? Herr Doré, wir haben keine Sekunde und mit keinem Wort auf Grand Rosière verzichtet. Wir sind mit diesem Haus verwoben, wie das Muster mit einem Teppich. Hier haben die Bienen gesummt als Bernard. Ja, gut. Es ist also richtig. Entschuldigen Sie, wenn ich das so kurz feststelle. Nun, meine Frau, ich betone meine Frau, hat mir als dem Eigentümer dieses Hauses nahegelegt. Aber Gérald, das gehört mir. Bis zu deinem Namenstag, Liebling, gehört es den Rechtsgepflogenheiten nach noch mir, ja. Meine Frau hat mir also nahegelegt, Sie und die Ihren, wenn nötig, unter Inanspruchnahme der Polizei auszuquartieren. Nein, Gérald, Thomas bleibt hier. Ich habe für ihn plädoyiert. Plädiert? Das ist furchtbar. Aber du hast recht, Liebling, natürlich. Gott, mein Gedächtnis. Also, Frau Carillon, ich korrigiere mich ausdrücklich. Thomas, vielmehr Herr Bartolardi. So heißen Sie doch? Bartolardi, ja, ja. Also, Herr Bartolardi kann als Jagdaufseher und Verwalter, nicht wahr, Liebling? Ja. Bleiben. Mit einem noch festzusetzenden Gehalt. So, er kann bleiben. Und ich will Ihnen sagen, warum, Herr Doré. Weil sie ihn dauernd anglitzert wie eine Jahrmarktsbrosche. Weil sie ihm nachrennt in den Wald, wenn die Käuzchen rufen. Ha, das geht Sie gar nichts an, Sie. Schweigen Sie. Ich rede nicht mit Ihnen, sondern mit Ihrem armen, reichen Mann. Ja, ja. Meine verarbeitete Hand ist mir zu schade. Sonst würde ich jetzt Mutterstelle an Ihnen vertreten. Aber rechts und links, Kindchen. Herr Doré. Hier, wo ich sitze, habe ich Thomas die erste Hose genäht. Hm. Grün war sie und er, mein Gott, ein kleines Auswandererbübchen. Und dann kommt zu einem Mamsell im Morgenrock und will die Familie zerreißen? Ich bitte, traten Sie etwas leiser vor, Frau Carillon, wenn ich bitten darf, meine Gesundheit, Sie verstehen. Also kurz und gut, Herr Bartolardi, was sagen Sie dazu? Ja, mich, wenn Sie fragen, also verstehen Sie, Herr Doré, das ist verflucht einfach. Das muss doch nicht jetzt sein, Gérald, Thomas. Das überlegen wir uns noch zusammen. Also, da überlegen Sie so viel Sie wollen. Verflucht einfach ist das. Wir horchen auf Germaine, die ist uns recht, Herr Doré. Sobald es einmal ängstlich wird... Und auch sonst. Da so ist es, wenn der Wind bläst, steht das Schilf schräg. Ja, und das sage ich Ihnen. Wir haben ja verdammt nichts auf dieser Welt, aber das lassen wir uns nicht nehmen. Verstehen Sie? Nun, Herr Bartolardi, immerhin haben Sie eine reizende Braut, wenn ich das so offen sagen darf. Na ja, schon. Oder lebt keiner davon, oder wie? Oh nein, da haben Sie recht. Ja, natürlich. Nur, man hat mir gesagt, dass Fräulein Labaille, nicht wahr? Ja, Suzette Labaille. Und Sie, Herr Bartolardi, eine echte Neigung zueinander haben. Und da habe ich mir gedacht, hier wäre eine Hochzeit fällig. Was soll das, Gérald? Diese intime Einmischung. Komm doch zur Sache. Ich bin ja gerade dabei, Liebling. Also, diese Heirat... Heirat, da brauchen Sie keinen Spaß machen, verstehen Sie? Von was sollen wir denn heiraten, ne? Sehen Sie, das habe ich mich auch gefragt. Diese beiden, also kurz und gut, Herr Bartolardi, wie wäre es, wenn ich mit einer angemessenen Hochzeitsgabe zu Hilfe käme? Bist du verrückt? Geduld, Liebling. Was weiß ich, was Sie da vorhaben, Herr Doré? Da schaut der Fuchs aus dem Loch heraus, jawohl. Ich will Ihr Geld nicht, ich will Ihr Leben. Das hat seine Ordnung, verstehen Sie? Selbstverständlich, natürlich. Aber von Geld war ja gar nicht die Rede, Herr Bartolari. Hochzeitsgabe, habe ich gesagt. Ich möchte das betonen. Aber lassen wir das. So, also bitte nehmen Sie mal dieses Papier hier an sich. Wieso? Na, nehmen Sie es nur. Es ist kein Geld. Sie können völlig beruhigt sein. So, nimm es doch. Dankeschön. Ja. Sie können das in aller Ruhe studieren. Es steht darin, wenn ich das so offen sagen darf, dass ich Ihnen und Fräulein Labai, sobald Sie heiraten, Grand Rosière übereigne. Donnerwetter. Wie bitte? Ich werde wahnsinnig. Du Bestie, mein Namenstagsgeschenk. Oh, ohnmächtig. Die Überraschung war zu groß. Soll ich Wasser holen, Herr Doré? Nein, nein, Herr Pimpernel, danke schön. Das hier ist Übungssache, danke. Liebling, du bekommst etwas anderes zum Namenstag. Vielleicht das spätrömische Bad, das mir Flaumbert unter der Hand angeboten hat. Nein? Rührt sich nicht, also nein. Herr Doré, man fertigt jetzt luxuriöse Theatercapes an aus echt Kolibri, auf Goldgespinst. Dürfte es etwas in dieser Richtung sein? Hast du gehört, Liebling? Wieder nichts, nur schön. Also, ich werde es noch einmal versuchen. Aber wie wäre es mit einer elektronischen Hausbar, Liebling? 100 Drinks auf Tastendruck frisch gemixt. Oder mit einem U-Boot? General Clippers bringen jetzt die Najade heraus. 4 Sitzer mit Allround-Sicht, 18 Seemeilen Spitze. Das Schickste, was je ein Fisch gesehen hat. Aha, sie steht auf. Ich danke Ihnen, Herr Pimpernel. Ihr Einfall war das Richtige. Bitte, bitte. Also, Liebling, du bekommst eine Najade. Ich will nichts von dir. Wenn du meinst, du kannst mich mit einem Sportartikel abfinden. Pah, das ist einfach pervers. Schenk ihn doch dem Fräulein Labai. Vielleicht ist sie mit meinem Haus noch nicht genug bezahlt für ihre Dienste. Dienste, Liebling? Gott, womit kann eine Bauertrutsche dir schon den Kopf verdreht haben, als mit gewissen Gefälligkeiten? Es gibt ja genug Gelegenheiten hier. Ach, was? Oh, sie Schmutzfink. Ach, was war das? Verdammt verflucht, die feine Schlampe, so ein Luder. Stellt mir nach wie eine Katze im Frühling und dann raus, sag ich. Thomas. Raus aus meinem Haus, aber sofort. Aus unserem Haus? Raus, sag ich, raus. Ah! So ist ein Mann. So ein Luder, verfluchtes. Ich danke Ihnen, Herr Bartolari. Sie haben mich nicht enttäuscht, wenn ich das so offen sagen darf. So, ich gehe jetzt mit meiner Frau nach Tortilleux. Das Gepäck wird abgeholt. Ich verabschiede mich allerseits. Herr Pimpernel, wenn es mit Plume et Paul nicht klappt, eine Stelle als mein zweiter Sekretär steht Ihnen jederzeit offen. Sie verstehen es, eine verlorene Partie zu gewinnen. Meine Referenz. Adieu. Vielen Dank, Herr Doré, und auf Wiedersehen. Herr Doré, ich meine, dieser Zettel da, verstehen Sie... Wenn wir dann heiraten, dann... Ja, geben Sie ihm dem Notarin Bouet, der weiß damit Bescheid. Ah! Ja, ja. Oh, Himmels Willen, Frau Doré! Frau Doré! Es ist etwas passiert. Sie liegt da draußen. Herr Doré! Ach, das hat nicht zu bedeuten, Fräulein Dupré. Wir sind im Aufbruch. Darf ich mich auch von Ihnen verabschieden? Und ich gratuliere Ihnen zu Herrn Pimpernel. Warum? Dankeschön. Aber bitte verreisen Sie und Ihre Frau in diesem Zustand? Ach, das gibt sich. Auf Wiedersehen, meine Herrschaft. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, liebe Herr Doré. Jean, was ist da los? Oh, nichts Besonderes, Madeleine. Herr Doré hat Grand Rosière übergeben. Zurückgegeben. Wem? Mir. Was, dir? Du musst Zeug uns. Und dabei bleibst du. Jean, ich verstehe nichts. Ja, wie schön. Also, Herr Doré hat Thomas und Suzette das Haus geschenkt unter der Bedingung, dass sie heiraten. Ja, aber warum? Weil es sich so gehört hat, mein Kind. Nicht wahr, Jean? Man kann es auch so sehen. Ich würde sagen, weil er sich nichts anderes leisten konnte. Was ist mit dir, Bulle? Du sagst bitte einmal gar nichts. Da gibt es nichts zu sagen. Wenn der Fisch auf dem Teller liegt, soll man ihn essen.